traf sie in einem Club unten in Soho, wo du Champagner trinkst, der schmeckt grad so wie ne Cola. C-O-L-A, Cola. Sie kam auf mich zu und sie bat mich zum Tanz. Ich frag, wie sie heißt und mit dunkler Stimme glanzt, sagt sie Lola. L-O-L-A, Lola. La la la la Lola. Kräftigste Typ, doch weil sie drückte mich fest, brach sie mir fast das Genick, meine Lola, la la la la Lola. Nun ich bin nicht blöd, doch ich hab schon verstanden, warum sie ging wie eine Frau, aber sprach mir einmal, meine Lola, la la la la Lola, la la la la Lola. Tranken Champagner und tanzte die Nacht bei elektrischem Kerzenlicht. Sie hob mich an, setzt mich auf ihre Knie und sprach, mein Jung, willst du nicht mitkommen zu mir? Nun, ich bin nicht der Welt, leidenschaftlich zerdrückt, doch als sie mir in die Augen sah, hab ich mich fast verliebt in meine Lola. La la la la Lola, la la la la la Lola. La la la la Lola, la la la la Lola. Ich stieß ihn weg, ich ging zur Tür, ich fiel auf den Flur, ich kam auf meine Knie. Sie sah zu mir, das ist die Art, wie ich es sehen mag. Und ich immer will, dass man es so erzählt von meiner Lola. La la la la Lola. Girls werden Jungs und Jungs werden Girls. Ist eine gemischte, verwirrte, geschockte Welt aus der für Lola. La la la la Lola. Ja, ich zog zu Hause aus ne Woche davor und ich hatte nie geliebt jene Frau zuvor. Doch Lola lächelte, nahm mich an die Hand, sag mein Junge, ich mache dich zu einem Mann. Nun, ich bin nicht der weltmaskulinste Typ, doch ich weiß, was ich bin und gern ein Mann, ich blieb wie diese Lola. La la la la Lola, la la la la Lola. La la la la Lola, la la la la Lola, Lola, la la la la Lola, la la la la Lola, Lola, la la la la Lola, la la la la Lola, Lola, la la. La la la la Lola, la la la la Lola, Lola, la la la la Lola, la la la la Lola.